bin zurück. Thank you.

Time. attack! Take cover, man! Thank you. force, dude. Boom, boom, boom. Das ist scheiße. Wir fangen an mit der Bassdrum. Diese Jungs, die da am Computer wirklich unheimlich viel können, also vor denen kann man ja schon Respekt haben, wie die das technisch zumindest beherrschen. So einen haben wir auch. Hat er schon einen Schwanz gelutscht? Ich geh nicht ohne dich. Du Arschloch, verblödetes, verdammter Wiese! Happy Party Now. Hat der schon einen Schwanz gelutscht? Es ist schon pervers, wenn man es ehrlich sagt. Hey, sind mir doch scheißegal! Bitch, get off my dick! Check this out! Come on! Zwei Sorten von Eiern. Es gibt prächtige, tapfere Eier. Und dann gibt's diese rosinengroßen Tuntenklöte. Das sind deine letzten Worte. Du solltest lieber beten. Dein Schwanz hat immer Motivation und ein klares Ziel. Aber deswegen ist er nicht clever. Wenn er eine Möse riecht, dann will er da unbedingt rein. Und du hast gedacht, du hättest dir eine hübsche, feuchte Möse gebrochen. Dann hast du deine winzigen Tuntenklöten mitgebracht, um dir richtig einen drauf zu machen. Aber ihr seid auf der falschen Party gelandet, mein Freund. Nur ein paar Sachen, die dir das Gewicht abnehmen. Genau wie dein Schwanz. Fängst du auf einen Schiss. Du fängst an zu schrumpeln. Und deine beiden kleinen Bällchen ebenfalls. Und jetzt? Schwirrt ab. Thank you. Na, wird's denn gehen? Ihr Weicheier. Stop it! Jedem von euch etwas mitgebracht. Der Pöbel will euch stürzen. Version. Aufgefallen. Stop, Teller. Lass ihn weg. Wieso kurz? Wieso nicht, du Drecks? Ja, ich war. Ich war. Gut gesehen, ja. Gut gesehen. War mir noch gar nicht aufgefallen. Komm, du Brandmarsch! Und was ist das da? Was ist da an deinem Hintern klebt? Muckel! Muckel! Weißt du, wie lange das Tier schon tot ist? Nee. Du könntest mir entwischen. Jetzt bringe ich dich um. Feind aufgespürt. Greife den Feind an. Feind unschädlich gemacht. Besser die Pistole am Hinterkopf anzusetzen. Du musst mich schon umbringen. Aber vorher schneide ich dir die Eier ab und stopf sie dir ins Maul. Kannst du dich nicht mehr an mich erinnern? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht und beleidigt. Ich habe tatsächlich den Eindruck, Sie verstehen nicht, wovon wir hier reden. Sagen Sie mal, sind Sie mein Freund? Ich bin nicht Ihr Freund. Falls mein Freund sind, dann finde ich das anmaßend und ausgesprochen unhöflich. Ja, Ihr Verhalten ist unverschämt und dreist. Ich bin nicht Ihr Hampelmann, klar, Kumpel? Meine Güte, oje, das tut mir aber leid, dass ich Sie beleidigt habe, Sie beschissene Armleuchter, Sie... Oh, jetzt kriege ich gleich das große Schlottern. Ich bekomme furchtbare Angst, ich zittere schon am ganzen Leib. Puh. Ich kann Ihnen nur eins raten, Sie sollten mich nicht so dämlich anquatschen. Ich könnte mich aufregen und dann geraten die Dinge außer Kontrolle. Und dann in Notwehr könnte ich vielleicht was tun, was Ihnen überhaupt nicht gefallen. gefallen würde, und zwar hier. Wenn Sie Zoff haben wollen, dann schlagen Sie doch zu, Mann. Zitrone? Zitrone. Als was? Als Frau. Wie für einen dreckigen, stinkenden Typen die Fixvorlage ist. We'll be right back.

Sir, sind Sie zufällig ein Serienmörder? Ich ficke wie einen Junkie von Sitz. Jetzt hast du Angst, hä? Das sehe ich gern. Ich hasse alle kleinen Ficker wie dich. Ihr kleinen Nigger seid doch nur Scheiße. Na, wie fühlst du dich? Shut the fuck up for 10 seconds. Are you okay? du bist ja nicht schlecht. Wir haben mir gesagt, du bist nicht schlecht, du bist grottenschlecht. Du bist, ich meine, schlechter kann man nicht mehr sein. Ist nicht der Fall, sondern die Landung. Ist nicht der Fall, sondern die Landung.